ein lieber an. Realität, was ist denn das? Hast du sie gefunden? Na dann viel Spaß. Stürz dich hinein, bis dein Kopf sich dreht. Doch pass auf, wie schnell sie verloren. Ich turn lieber an. Und dann sagst du mir ganz unbeschwert, ein Mensch ist nur seine Arbeit wert. Eine Arbeit, die er nicht gerne macht und dein Bonze sich heimlich ins Häuschen lacht. Mach du Karriere, steh deinen Mann, aber lass mich in Ruhe. Ich turn lieber an.